Frisch und fröhlich ziehen als muntere Pilger, für den Meister wirkend wir dahin. Was er uns vertraue, tun wir gerne, denn uns winket ewiger Gewinn. Wirkend für Jesus ziehen wir froh dahin, ziehen wir froh dahin. Wirkend für Jesus bis zum ewigen Gewinn. Wunderbare Botschaft seiner Liebe bringen wir der schuldbeladenen Welt. Aber ach, wie klein die Schar der Schnitter und wie groß und weit das Erntefeld. Wirkend für Jesus ziehen wir froh dahin, ziehen wir froh dahin. Wirkend für Jesus bis zum ewigen Gewinn. Folgen drum in Demut unserem Meister, der uns immer Mut und Kraft verleiht. Schmückt uns doch an jenem lichten Morgen einst die Krone der Gerechtigkeit. Wirkend für Jesus ziehen wir froh dahin, ziehen wir froh dahin. Wirkend für Jesus bis zum ewigen Gewinn. Welch ein Tag voll Seligkeit und Wonne, wenn wir dort vor seinem Throne stehen und sein Antlitz heller als die Sonne über all den seinen Leuchten sehen. Wirkend für Jesus ziehen wir froh dahin, ziehen wir froh dahin. Wirkend für Jesus bis zum ewigen Gewinn.